Das Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il wurde am 20. November in der serbischen Hauptstadt Belgrad und das angolanische Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il am 21. November im angolanischen Komitee für Freundschaft und Solidarität mit den Völkern der Welt gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren.